1. Der Nungemeinsam mit Christus auferstanden side, soltet a u consequent nach den himmlischen Werten ausrichten, wo Christus zur Rechten Gottes thront. 2. Richtet your Gedanken beständig auf die himmlischen Dinge und lasst euch nicht von den vergänglichen Angelegenheiten dieser Erde beherrschen. 3. Denn euer altes Leben ist bereits gestorben und your wahre Existenz ist nun gemeinsam mit Christus in der Gegenwart Gottes verborgen. 4. Wenn Christus, der die Quelle eures Lebens ist, für all sichtbar erscheint, werdet ihr in seiner gottlichen Herrlichkeit offenbar werden. 5. Totet daher die Impulse eurer irdischen Natur ab, y etwa sexuell unmoral, Unreinheit, Leidenschaften, Bosbegierden und die Habsucht, die letztlich Gottsendienst darstellt. 6. Aufgrund dieser Verhaltensweisen bricht der Zorn Gottes über die Genigen herein, die sich seinem Willen widersetzen und im Ungehorsam sind. 7. In diesen lasten Worten früher verhaftet, als euer gesamter Lebenswandel noch von diesen irdischen Begierden bestimmt wird. 8. Jet jedoch sollte all dies dingebelgen, Zorn, Wat, Bosheit so evilium dungen und jede Form von Anstossiger Reed, die euren Mund verlassen konnte. 9. Belugt einander nicht mehr, die den alten Menschen mit all seinen korrupten Verhaltensweisen bereits wie ein abgelegtes Kleidungsstück ausgezogen hat. 10. Stattdessen hat das new Wesen angezogen, das beständig erneut word, im Dirch Erkenntnis dem Ebenbild seines Schöpfers immer ähnlicher zu werden. 11. In dieser neuen Realität spielen national oder religios Unterschied y Griech oder Jude, beschnittene oder unbeschnittene kein Roll mehr, denn Christus ist als in allen. 12. Als von Gott erwählt, die Heiligen geliebt sind, sollt euch nun mit tiefem Mitgefühl, Gut, Demut, Sanftmut und großer Geduld kleiden. 13. Ertraut einander gegenseitig und verjebt euch, falls jemand einen berechtigten Vorwurf gegen einen anderen hat, so wie der Herr euch verge ben hat, must ihr handeln. 14. Über all dies Tugenden aber sollte die Liebe setzen, dasi das Volkamin band ist, welches als in Harmonie zusammenhalt. 15. Der Fried Christi Soul in Uren Hazen die entscheidend instand sein, als Glieder eins einzigen Leibs genor zu diesem Frieden berufen side. 16. Last das Wort Christi in seinem ganzen Reichtum inter euch wohnen, indem einander in aller Weisheit belehrt und mit geistlichen Leidern Gott dankbar preist. 17. Als, was in Werten oder Taten unternehmt, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen, wo bei Gott, dem Vater, durch in euren Dank darbringt. 18. Ehefrauen, ordnet euch euren Mannen unter, y es im Rahmen euer Verbundenheit mit dem Herrn angemessen und gesiemend ist. 19. Ehemänner, lehrt your Frauen aufrichtig und begegnet ihnen nicht mit Bitterkeit oder Hart, sondern mit Wohlwollen. 20. Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Angelegenheiten, denn ein solches Verhalten findet das Wohlgefallen des Herrn. 21. Vater, reiset your Kinder nicht durch ungerecht strenge zum Zorn, damit sie nicht entmutigt werden und ihr Lebensfreude verlieren. 22. Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in jeder Hinsicht, nicht nur oberflächlich, am Menschen zu gefallen, sondern mit aufrichtigem Hasen aus Ehrfurcht vor Gott. 23. Was auch immer your Aufgabe sein mag, erfüllt sie mit innerer Hingabe, als werdet dem Herrn selbst dienen und nicht bloß sterblichen Menschen. 24. Seid euch bewusst, dass vom Herrn das Erbe als Gerechtenlohn empfangen werdet, denn in Wahrheit dient Christus als eurem eigentlichen Gebieter. 25. Wer jedoch unrecht beget, wer die Konsequenzen für sein Taten tragen müssen, die Gott bei seinem Erteil kein Rücksicht auf den sozialen Status nimmt.